Das Weltreich Alexanders. Geschichte eines Eroberers. Makedonisches Königreich um 350 vor Christus. Es ist keine leichte Aufgabe, die sich der makedonische König Philipp II. Gestellt hat. Er will aus dem einflusslosen Makedonien die bedeutendste Militärmacht seiner Zeit formen. Dazu muss er sich nicht nur gegen die griechischen Stadtstaaten, sondern auch gegen benachbarte Völker wie die Illyrer und Thraker behaupten. Schließlich gelingt es ihm aber, sowohl die Nachbarn im Norden und Osten zu besiegen, als auch die griechischen Stadtstaaten im Süden, mit Ausnahme des standhaften Spartas, unter seiner Führung in den Korinthischen Bund zu zwingen. Die Vorherrschaft Makedoniens über Griechenland ist somit besiegelt. Philipp schafft mit seinem Reich die Basis für die Erfolge seines Sohnes Alexander, der über ein Weltreich herrschen wird, das sich von der Donau über die Adria bis nach Ägypten, über den Kaukasus, Persien bis nach Indien erstreckt. Geboren wird der makedonische Prinz im Jahr 356 vor Christus. Unzählige Legenden ranken sich um seine Geburt und Kindheit. So weiß beispielsweise der griechische Schriftsteller Plutarch zu berichten, Alexanders Vater sei der Göttervater Zeus, und Alexanders Mutter Olympias habe vor ihrer Niederkunft geträumt, sie werde einen Löwen gebären. So sagenhaft all dies auch klingen mag, Alexanders Verhalten als Eroberer und Herrscher erinnert später nur allzu oft an das eines Mannes, der die Kraft und den Mut eines Löwen besitzt und der sich selbst für einen Gott hält. Bereits in jungen Jahren besticht Alexander durch seinen Mut und seine Tatkraft. Philipp hat sich vorgenommen, einen unsagbar schönen und majestätischen Hengst mit Namen Bukephalos für das königliche Gestüt zu erwerben. Doch keiner seiner Männer ist in der Lage, das ungestüme Pferd zu reiten. Alexander, gerade einmal 15 Jahre alt, steht neben seinem Vater und verfolgt gebannt den Kampf der besten Reiter mit Bukephalos. Als wieder einer der Männer Philipps scheitert, verlangt Alexander seine Chance. Der Vater ist überrascht, denn er traut dem jungen Prinzen nicht zu, besser zu reiten als die erfahrenen Männer. Doch der Junge lässt nicht locker. Zum Erstaunen aller geht er auf Bukephalos zu, schwingt sich mit ungeahnter Leichtigkeit auf den Rücken des Hengstes und galoppiert davon. Als er zurückkehrt, ruft ihm der König entgegen, »Geh, mein Sohn, suche dir ein eigenes Königreich, das deiner würdig ist. Makedonien ist nicht groß genug für dich.« Mit diesem Satz weist er Alexander den Weg weit über den mediterranen Raum hinaus. Über Alexanders Jugend ist abseits der Legenden nur wenig bekannt. Als prominenten Mentor verpflichtet der König für seinen Sprössling einen der bedeutendsten Denker der Antike, den griechischen Philosophen und Naturforscher Aristoteles. Fast ein Jahrzehnt unterrichtet dieser den jungen Alexander im gesamten antiken Wissen. Vor allem die Dichtung Homers legt er dem Prinzen ans Herz. Doch das Verhältnis zwischen den beiden ist alles andere als harmonisch. Als Philipp im Jahre 336 vor Christus ermordet wird und Alexander den Thron besteigt, verlässt Aristoteles den Königshof. Denn er ist kein Freund des Weltmachtstrebens seines Schülers und hat demnach auch keinerlei Interesse daran, im Tross des jungen Königs mitzuziehen, als der sich aufmacht, die antike Welt unter seiner Herrschaft zu vereinen. Trotz dieser Zerwürfnisse empfindet Alexander zeitlebens eine tiefe und aufrichtige Dankbarkeit für seinen Lehrer, der ihm prophezeite, er werde einst ein großer König sein. Alexander ist gerade einmal 20 Jahre alt, als er seinem Vater auf den makedonischen Thron nachfolgt. Schon unter seinen Zeitgenossen wollen die Gerüchte, Alexander und seine Mutter Olympias seien an der Ermordung Philipps beteiligt gewesen, nicht verstummen. In der Tat war das Verhältnis zwischen dem Prinzen und seinem Vater zerrüttet, vor allem wegen dessen zahlreicher Liebschaften. Dass es nach Alexanders Regierungsübernahme nicht zum Aufstand des Heeres kommt, ist vor allem seinem treuen Freund, dem General Antipater, zu verdanken, der die Soldaten dazu bewegt, den neuen Herrscher anzuerkennen. Dem jungen König bleibt nicht viel Zeit, seine neu gewonnene Königswürde zu genießen. denn die von seinem Vater unterworfenen Völker wittern ihre Chance und rebellieren. Zwar lässt er sich noch im Jahr seiner Thronbesteigung die Gefolgschaft der griechischen Städte versichern, doch auch die Thraker und die Illyrer begehren auf. Sie hoffen, die makedonische Fremdherrschaft abschütteln zu können. Aber sie unterschätzen den jungen Regenten, der vom Moment seiner Thronbesteigung an keinen Zweifel daran lässt, dass er das Reich, das er geerbt hat, erhalten und ausbauen wird. Nicht umsonst wird man ihn bald den Großen nennen. Mit einer 15.000 Mann starken Truppe macht sich Alexander im Jahr 335 vor Christus auf den Weg nach Norden und überquert die Donau. Mit Entschlossenheit und Grausamkeit wirft er die thrakische und die illyrische Revolte nieder. Niemand soll an der Stärke des neuen Herrschers zweifeln. Doch während Alexander im Norden seines Reiches für Ordnung sorgt, gärt es im sicher geglaubten griechischen Kernland. Als erstes erheben sich die Einwohner Thebens und vertreiben kurzerhand die überraschten makedonischen Besatzungssoldaten aus der Stadt. Sie ahnen ja nicht, wie furchtbar die Rache ihres neuen Herrschers sein wird. Als man Alexander die Nachricht von den aufständischen Thebanern überbringt, schäumt er vor Wut. Niemand darf ungestraft gegen ihn aufbegehren, ja, seine Soldaten aus der Stadt werfen. Direkt von Illyrien aus zieht Alexander südwärts nach Theben. Die Thebaner haben dem berüchtigten makedonischen Heer nichts entgegenzusetzen. Die Stadt wird im Sturm erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Alexander lässt alle Gebäude bis auf das Haus des griechischen Lyrikers Pindaros zerstören. 6.000 Thebaner fallen, 30.000 werden in die Sklaverei verkauft. Nichts erinnert mehr an den früheren Prunk der einstigen Metropole. Es wird 20 Jahre dauern, bis Theben wieder aufgebaut ist. Niemals wird die Stadt jedoch ihre frühere Macht und Bedeutung zurückerlangen. An Theben hat Alexander der Große ein Exempel statuiert. Die Botschaft ist deutlich: Niemand soll es wagen, sich gegen ihn zu erheben. Das verstehen auch die übrigen griechischen Stadtstaaten und unterwerfen sich ihm. An eine Revolte wagt niemand mehr zu denken. Doch Alexander verlangt mehr als nur Gehorsam. Wie einst sein Vater Philipp lässt er die Griechen in Korinth Gefolgschaft schwören, denn er braucht sie als Verbündete in seinem nächsten großen Eroberungsprojekt, dem Feldzug nach Persien. Das Reich der Perser ist zur Zeit Alexanders die größte Territorialmacht der antiken Welt. Es reicht zeitweilig von der unteren Donau bis zum Indus, vom Kaspischen Meer bis nach Ägypten. Mehr als zwei Jahrhunderte sind es die Perser, die die Geschicke Vorderasiens lenken. Auch Alexander ist der Faszination Persiens, dem Prunk und der Pracht seiner Großkönige erlegen. Die Größe des Persischen Reiches, dieses ersten antiken Weltreiches, beeindruckt ihn so sehr, dass er sich vornimmt, selbst über dieses Riesenreich zu herrschen. Er, Alexander, will sich Großkönig nennen. Als er im Jahr 334 vor Christus damit beginnt, diesen Plan in die Tat umzusetzen, herrscht König Dareios III. Über Persien. Er wird Alexanders mächtigster Gegenspieler in einem leidenschaftlichen Ringen um die Vorherrschaft in der antiken Welt. Im Mai desselben Jahres setzt Alexander nach Kleinasien über, mit ihm eine 35.000 Mann starke Armee aus Makedonen und Griechen. Zu einem ersten Zusammentreffen mit den persischen Streitkräften kommt es in der Schlacht am Granikos. Noch zeigt sich Großkönig Dareios nicht selbst auf dem Schlachtfeld, denn er unterschätzt die Gefahr, die von dem jungen Makedonen ausgeht. Am Granikos überrennen Alexanders Truppen die persische Streitkraft und befreien die griechischen Städte in Kleinasien, die die Perser in ihre Gewalt gebracht hatten. Ihre Befreiung dient Alexander in der Heimat vordergründig als Legitimation dieses Feldzugs. Doch er hat sehr viel weiterreichende Pläne. Ganz Persien will er erobern. Und so zieht er weiter. Städte wie das lydische Sardes oder Milet, die größte Stadt an der Westküste Kleinasiens, fallen an ihn. Entweder sie ergeben sich freiwillig oder sie werden mit Gewalt eingenommen. Bald hat Alexander die Westküste Kleinasiens in seine Gewalt gebracht. Aber auch das reicht ihm nicht, denn er hat ganz Persien vor Augen. Und so zieht er weiter. Auf dem Weg in das kleinasiatische Binnenland trifft die makedonisch-griechische Armee auf keinen nennenswerten Widerstand. Eine Stadt nach der anderen ergibt sich Alexander dem Großen, dem sein Ruf stets vorauseilt. Nun ist der Moment gekommen, da auch der persische Großkönig Dareios III. Die Zeichen der Zeit erkennt und die Gefahr, die Alexander der Große für das Reich darstellt, ernst nimmt. Dareios selbst zieht an der Spitze eines Heeres aus dem persischen Kernland heraus westwärts, Alexander entgegen. 600.000 persische Soldaten soll er in Marsch gesetzt haben. Mag diese Zahl auch übertrieben sein, so stehen den 30.000 Griechen und Makedonen, die Alexander zu diesem Zeitpunkt befehligt, sicher mehr als viermal so viele Perser gegenüber. 333 vor Christus treffen die Armeen der beiden Könige in der Schlacht bei Issos erstmals aufeinander. In einem erbarmungslosen Kampf rennen die beiden Heere bis zur Erschöpfung gegeneinander an. Schließlich verlässt Dareios der Mut. Die großen Verluste unter seinen Kämpfern vor Augen flieht der persische Großkönig vom Schlachtfeld und seine Soldaten folgen ihm. Alexander lässt unter den in Panik zurückweichenden Feinden ein Blutbad anrichten. Tausende sterben. Dareios selbst aber kann entkommen. Die Schlacht bei Issos ist für Alexander nicht nur militärisch, sondern auch symbolisch von enormer Bedeutung. Denn er hat allen gezeigt, dass Dareios ihm unterlegen ist. Bevor Alexander sich weiter ins persische Kernland vorwagt, will er seine Macht an der unter persischer Herrschaft stehenden Mittelmeerküste sichern und ausbauen. Im Libanon nimmt er wichtige Hafenstädte wie Tripolis, Beirut und Sidon ein. Nur in Tyros stößt er auf Widerstand. Erst nach 6-monatiger Belagerung kann er die Stadt erobern. Doch bei den Kämpfen in den Gassen von Tyros kommen mehrere hundert seiner Männer ums Leben. Alexander ist außer sich vor Zorn. Wieder scheint es an der Zeit, ein Exempel zu statuieren. In seiner unbändigen Wut lässt er die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkaufen und alle männlichen Einwohner der Stadt töten. Die letzten 2000 werden entlang der Küste an Kreuze geschlagen. Für jeden von Lande wie zur See soll sein Strafgericht sichtbar sein. Alexanders Verhalten wird zunehmend gnadenlos und grausam. 332 vor Christus führt der Weg des Eroberers nach Ägypten, damals eine persische Provinz. Das Land am Nil ist für den Makedonen eine leichte Beute. Der Einzug seiner Armee in Heliopolis, wo er sich zum Pharao und zum Sohn des Amun-Re ausrufen lässt, ist militärisch zwar ohne Bedeutung, aber ein Symbol seiner stets wachsenden Macht und seines Selbstverständnisses als gottgleicher Herrscher. 331 vor Christus kommt es dann in Ägypten zur wohl bekanntesten und zugleich bedeutendsten seiner Stadtgründungen. An der Mittelmeerküste entsteht Alexandria. Im gleichen Jahr wendet sich Alexander seinem eigentlichen Ziel zu, der Eroberung des persischen Kernlandes. Bis er den Euphrat überquert, hat derweil auch sein Kontrahent Dareios eine neue Streitmacht in Assyrien zusammengezogen und zieht Alexander entgegen. Am 1. Oktober 331 vor Christus ist es dann endlich soweit. Bei Gaugamela kommt es zum Kampf. Wieder besiegt Alexander die zahlenmäßig weit überlegenen Perser. Wieder aber gelingt es ihm nicht, Dareios gefangen zu nehmen oder zu töten. Der persische Großkönig entkommt erneut, sein Heer jedoch ist vernichtet. Ohne auf Widerstand zu stoßen, zieht Alexander daraufhin durch das prunkvolle Ishtar-Tor in Babylon, die Stadt der Städte, ein und lässt sich zum König von Asien ausrufen. Die Eroberung der persischen Metropolen Susa und Persepolis ist nun ein Kinderspiel. Die Perser wissen, mit wem sie es zu tun haben. Zwar ist Persien nun fest in Alexanders Hand, doch was ist mit Dareios? Alexander muss ihn finden und aus dem Weg schaffen, sonst ist seine Macht nicht sicher. Dareios ist mittlerweile in die entfernte Provinz Baktrien, nördlich des Hindukusch, geflüchtet um dort bei einem Verwandten namens Bessos unterzutauchen. Aber anstatt ihm zu helfen, setzt ihn dieser kurzerhand gefangen und lässt ihn schließlich, nach gescheiterten Verhandlungen mit Alexander, ermorden. Diesen Verrat wird Bessos mit dem Leben bezahlen. Alexander lässt ihn kreuzigen und Dareios feierlich in Persepolis beisetzen. Nachdem Alexander 330 vor Christus sogar den Hindukusch überquert und in den folgenden 4 Jahren auch den Nordosten des Perserreiches, das Gebiet des heutigen Afghanistans, Usbekistans und Turkmenistans in seine Gewalt gebracht hat, erhebt niemand außer ihm mehr Anspruch, Großkönig von Persien zu sein. In nur 4 Jahren hat Alexander sein Ziel, über ganz Persien zu gebieten, erreicht. Zum Unmut seiner Umgebung verhält sich Alexander zunehmend auch wie ein Perser. Er trägt persische Gewänder und führt das persische Hofritual der Proskynese ein. Jeder, der sich ihm nähert, muss sich vor ihm verbeugen und sein Gesicht auf den Boden pressen. Griechen und Makedonen praktizieren eine solche Geste der Unterwerfung aber nur vor Göttern, auch wenn Alexander sich als solcher fühlt. Für sie ist er ein großer Herrscher, aber kein Gott. So muss Alexander, will er eine offene Revolte verhindern, auf dieses Ritual verzichten. Auch dass Perser nun im Heer dienen dürfen, empfinden viele seiner Männer als Demütigung. Nachdem er nun die Perser bezwungen hat, wendet sich Alexander 326 vor Christus einem legendären Land im Osten zu, Indien. Für einen Feldzug gegen dieses fremde Land, dessen Grenzen im Osten niemand kennt, gibt es keinerlei militärische Notwendigkeit. Vermutlich sind es Kriegslust und eine Art irrationales Streben nach neuen Eroberungen und Erfolgen, die Alexander gen Osten in unbekannte Gefilde treiben. Doch die Ernüchterung stellt sich nur allzu bald ein. Der Feldzug in dem schweren, unüberschaubaren Gelände und der ständige Monsunregen machen den Soldaten das Marschieren zur Hölle. Die Verluste sind groß. Nach einem Jahr voller Strapazen und ungezählter Gefechte macht sich Alexander mit seinem Heer auf den Rückweg nach Persien. 323 vor Christus kehrt Alexander schließlich in die Stadt zurück, in der er sich einst zum König von Asien krönte, nach Babylon. Die Pracht der Stadt zwischen Euphrat und Tigris fasziniert ihn seit jeher. Hier will er weitere Feldzüge vorbereiten, die seinen Ruhm vermehren sollen. Alexander plant, die arabische Halbinsel zu erobern und anschließend den westlichen Mittelmeerraum unter seine Herrschaft zu zwingen. Karthago und Rom, so träumt er, sollen sich ihm unterwerfen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Im Juni desselben Jahres stirbt er unerwartet nach einem Festgelage an einem Fieber. Bis heute ist die Todesursache ungeklärt. Malaria, Westnilfieber, Versagen seiner Ärzte? Oder erliegt er gar einem Attentat? Am wahrscheinlichsten ist, dass er geschwächt durch Kriege und Trinkgelage einen Zusammenbruch erleidet und an den Folgen verstirbt. Seine Antwort auf die Frage, wem er sein Reich hinterlasse, soll gelautet haben: dem Stärksten von euch. Und so nehmen nach seinem Tod seine Generäle den Kampf um die Nachfolge auf, in dessen zerstörerischem Lauf Alexanders riesiges Reich in zahlreiche Kleinstaaten zerfällt. Alexander der Große und seine Armee haben ein Reich geschaffen, das jenseits der Grenzen alles bis dahin Vorstellbaren liegt. Bei seinem Tod hinterlässt er ein Weltreich, das durchdrungen ist von griechisch-orientalischer Kultur. Schon zu Lebzeiten ein Mythos, lebt die Erinnerung an diesen genialen Feldherrn, aber auch grausamen Herrscher, bis in unsere Tage fort. Doch wenden wir unseren Blick nun quer über das Mittelmeer nach Westen, nach Karthago. Die nordafrikanische Küstenstadt Karthago ist um 400 vor Christus bereits die Handelsmetropole im mediterranen Raum schlechthin. Die im heutigen Tunesien gelegene Kapitale der gleichnamigen See- und Handelsmacht liegt sowohl an der wichtigsten Handelsroute zwischen den Städten des Orients und Gibraltar als auch an der Straße von Sizilien. Diese günstige Lage sichert den Karthagern Wohlstand und Macht in wirtschaftlichen und militärischen Belangen.